meine, du musst ja nicht unbedingt die Historie aufbauen. Du kannst ja auch erstmal neben diesen anstrengenden Pop-Geschichten auch einfach mal so mit denen reden oder zum Beispiel Fragen beantworten oder irgendwas machen. Ich muss ja gar nicht zwangsweise hier diesen ganzen Plot nochmal durchprüfen. Das kannst du ja solche Dinge auch machen. Das ergibt sich ja bestimmt. Ja. Zum Beispiel bist du relativ müde und das Ding ist, und die Zeit sind noch relativ wenig Leute aktiv und viele werden wahrscheinlich ziemlich am Sitzen haben und so, jetzt wird jetzt schon mal Kaffee reingehauen. Das ist so zwei Leute und ist immer noch Mitternacht, das heißt, also ich kann, so komme ich hin reden. Okay, ja, was muss ich jetzt sagen? Befürchte. Zumindest ist das natürlich die Nebenstory, also die eigentliche Story, dass ihr nebenbei abdeckt, die beobachte ich so ein bisschen, das ist hier immer noch dabei, ihren blöden Prozess zu verlösen und zumindest bei den Gerichten passiert was und das gibt wahrscheinlich den nächsten Jahr. Und ich könnte mich ja sogar raus, was ich da in der Stelle. Naja. Ja. Ich würde mal sehr abstellen, aber normalerweise kriegen wir mal dazu, wenn sie sich nimmt, also das ist so ein Erfahrungswert. Aha, Erfahrungswert, ja. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen für dich im Laden, ja? Ja. So, ja, habe ich jetzt ja. Ich weiß ja noch, was ich erzählen muss. Ich wusste ihn ja, wie man das so lange da was wo macht und wie viel Geld das ist und was kommt noch. Die Zeit muss man natürlich nochmal ausführlich erklären, was ich da mit ihm gemacht habe. Und, die Miner, die Typen, die wir vorher gehören, die Fuel-Transaktion, die Computer und die Center, vielleicht. Dann die Mining-Kollegen da, die da, ja, ja, die Geschichte da, die vorgemeint ist, und ich werde auch noch sagen, ja, was sie da noch Sorgen haben, weiß ich nicht, aber wir haben das bestimmt. Die etwas abscheuliche Geschichte, wie du von da irgendwie bis hierher gekommen bist, das ist nicht weiter. Ja, deine Story, wie du zu deren Präsidenten wurdest, obwohl die dich eigentlich. Ich habe mal so ein bisschen als Startzeit zum Eis gesehen haben, ne? Das wusste ich gar nicht. Das war. Die wussten halt, dass er ziemlich massiv herkommt. Also, die wussten nicht von den Kopf, sondern dessen einfach, dass er wie dieser Präsident ein technisches Problem hat mit seinem Bewusstsein. Deswegen haben wir jetzt diese, ich sag mal, diese Zielmarkierung, die also die falschen Geräte, die diese Piraten bei Großheiten kennen und einsenden auf die Hand, wie ich das geschafft habe, ja, das hatte ich ja schon mal erklärt, dass ich da vor, wann war das? Ja, 18 Jahre her, da habe ich halt mal so halt viele Alien-Computer gemacht, große und dann dachte ich, oh, guck mal, eigentlich geht das dann, wie viel Zürcher besser kann, das weiß ich da mal ein, ne? Das hat bestimmt genug Leistung und dann, ich habe das aber nie weiter beachtet. Ich dachte, das läuft bestimmt eigentlich nirgendwo und das wird schon was machen. Wenn ich dann festgestellt habe, dass da irgendwelche Leute in mein System wollten, ich das dann geblockt habe und dachte mir dann so, scheiße, was ist denn jetzt los? Und plötzlich bringe ich mich da direkt in so eine Art Parlament und dann war ich dann plötzlich der ultimative Diktator oder ne? Ja, dann haben sie diese, ich sag mal, die Zielmarkierer, die hängen irgendwie. Ja, also da, wo die M-Bahn sind, dass man sich das hier so eine Höhe vorstellt, dann hängen die da mal weg hier und es sind gar nicht so viele, das sind 6 Stück und ein Hauptding und aber da muss ich jetzt Präsidenten auswechseln, dann müssen die alle einmal alle zerstört werden auf die Ersatzteile. Und die sind natürlich bei mir als Präsidenten nicht so richtig warm geworden, aber ich ja anders moralisch fotografiert praktisch nach meinen emotional empfundenen Moralvorstellung und die normalen Zeitungsleute, also die dahinter stehen und das gut finden, die haben halt andere moralische Werte als ich, der nennt so die, das als Dissidenten gut findet. Das heißt also, die schlimmere Dissident war, desto besser war der Zeitungsflor. Aber das hat sich bei dieser Kriegszeit, das war natürlich für die auch ganz schwierig, ne? Weißt du, wenn du in einer Versammlung bist und dann plötzlich fällt auf, dass du nicht hier einer der hochgradigsten Stadtfeinde bist und alles, was wir alle kennen sehen, sondern du in Wirklichkeit ein hochverdienter und hochdekorierter, hochangesehener Militär bist, Zum Glück hatten alle zu werden, das wäre so ein Problem, wenn wir das nicht schaffen gegeben. Und dann hattest du ja auch dann so Regierungsbefugnisse, dass du, du hattest den ja dann auch dann beim Band wieder im Betrieb und das lief ja auch alles und die wollten ja auch alle neue Konten haben und da habe ich echt Gedanken gemacht, also das lief eigentlich bald nach so, das praktisch dein. Die haben ja digital aus Kontoauszüge angefangen und gesagt, komm, speise die hier ein und dann bestätigen sich gegenseitig, wenn du das da einfach einspeist und die Gegenseite bestätigt das und das ist ja dann so ein Netzwerk, dass ich gegenseitig bestätige und dann wenn ihr euch, ich sag mal, fair use, wenn das alle einfach nur ordentlich abschlägt, dann habt ihr eure ganz normalen Antworten mal wieder. Das Dumme ist, mit einem negativen Tankenzug kann man keinen Bankkonto eröffnen. Das ist ja auch so ein Problem, ne? Dass viele der Dissidenten keine Bankverbindung haben. Die konnten ja auch bei mir dann eine Bank eröffnen, also kannst du mal ihr Konten öffnen. Und ich dachte, die brauchen Startkapital. Da habe ich gedacht, okay, ihr könnt euch jeder bis ungefähr 1 Million leihen. Ne? Und wenn ihr nicht zahlen könnt, also der Kredit befristet wird auf eine halbe bis eine Stunde. Wenn ihr dann nicht bezahlen könnt, das ist kein Problem, dann kriegt ihr der Staat. Viele haben dann natürlich festgestellt, dass sie unheimlich viele Kinder und Verwandte hatten. Das haben sie aber nicht weiter geprüft, also die gehen ja immer schon ehrlich mit unseren Kunden aus. Gerade wenn die so einen guten Score haben. Und eine Stunde? Ich habe ja noch durchgesetzt. Also das Ding ist, ich konnte ja auch zum Beispiel diese Sache, dass zum Beispiel, es gibt so bei mir so eine gewisse, also 1 Cent pro Kilometer Buchungsweise oder nicht 100% vom Gesamtbetrag, sondern es gab für die Infrastruktur, also habe ich gesagt, 1 Cent pro Kilometer Transaktionsreichweite, also das ist sozusagen wieder zahlen. Das heißt, innerhalb von Bremen wären das vielleicht maximal 7 Cent, nach Fukushima vielleicht 140 Euro, ne? Dann überrascht es schon mal was nach China, ne? Das ist überall bei, wir haben eine feine Sache, ne? Wenn du irgendwas irgendwo hingeworfen willst, zeig dich, guckst du eben hier in deinem Planer. Das sind mal 80.000 Kilometer, dann ist das irgendwie geil, das Ganze easy umzugehen. Gerade nach diesem interstellaren Raum, ne? Hast du deine Stärke, zack, hast du sofort, weißt du, wie viel die Reise kostet und weißt auch vielleicht den Mindestbetrag, den du reisen musst, also es ist zumindest betreten. Das Ding ist natürlich, wenn du zwischen zwei Galaxien Sachen überweist, ist das natürlich, naturgemäß, ein technisch unheimlicher Aufwand, die ganzen Sender, die eine Eichung, die gesicherten Leitungen, das ist natürlich irrsinnig teuer, zwischen zwei Galaxien was zu überweisen, ne? Also, wenn man jetzt hier in Bremen oder ich sag mal, innerhalb eines Bürogebäudes und überweist, ist das natürlich fast kostenlos, aber, so ich sag mal, ich glaube, zum Mond habe ich aufgegeben, dass ungefähr 4.000 Euro, für eine Überweisung, ne? Das klingt doch irgendwie realistisch. Und ich sag mal, die Daten wird zwar, wenn sie da eine Raumbasis hat oder eine Stadt da irgendwo hat, dann überweist man wahrscheinlich nicht einfach 4.000 Euro, ne? Sondern Mindestbetrag wäre dann ungefähr 2.000 Euro, ne? Oder? Das ist halt einfach der Grundgefühl, die das kostet. Das wird anders wieder unwirtschaftlich. Natürlich hört man wahrscheinlich auch größere Summen überweisen, aber es gibt auch immer so ein bisschen Gewinnbeträge und dann habe ich halt gesagt, hier in der Präsentag, das setzen wir mal vorübergehend aus. Und dann haben halt die Dissidenten die Gelegenheit genutzt, halt auch mal Fernbeträge in weit entfernte Sektoren zu schicken. Weil das Schöne war ja, diese ganze Infrastruktur gehört ja mir. Und deswegen hatten die auch zum Schluss ziemlich arge finanzielle Probleme. Ich bin ja nicht Präsident da und will den da drüber zu, sondern ich wollte die ja wirtschaftlich kaputt machen. Das war ja mein Feind. Man hat gesagt, wir machen das so, ich kriege so ein Black Ops Befehl, dass sie die Schulden auf Null bringen müssen. Also wir wollten offiziell Null im Finanzhaus haben. Da habe ich gesagt, okay, die ganzen Typen mit negativen Cycle-Score, also die alten Brüche, also die früher die Guten waren, in dem angepassten vom Gruppensystem, ne, waren jetzt nicht zu gut, also es ging nach meiner emotionalen, nach meiner Ethik. Also wer nach meiner Ethik ein Verbrecher war, hat praktisch irrsinnig hohe Schuldenmengen bekommen. Aha. Und da habe ich die Startkosten halt ausgeglichen, obwohl ich diese riesige Transaktion durchgeführt habe. Und dadurch hatten die am Ende, ich sag mal, einen ausgeglichenen Haushalt. Das ist natürlich nicht so nett, aber Das heißt natürlich, dass die Dissidenten, die guten Dissidenten, die das mit ehrlichen Absichten nach unserer moralischen Vorstellung, hatten natürlich diese tollen Kredite und könnten mal so richtig überweisen, Fernsektoren, auch kleinste Beträge und so. Das war natürlich auch unheimlich lustig für die. Dann habe ich natürlich gesehen, dass die daran arbeiten, den Präsidenten schlicht doch nochmal irgendwie, aber das ist auch ziemlich aufwendig. Also man hat ja nicht so viele Backup-Systeme. Ne? Deswegen, das wird nicht lange gut gehen, dann hauen die mich da wieder raus. Und das ist ziemlich schwierig, weil die versuchen halt die ganze Zeit das Ding zu reparieren. Ne? Und das ist natürlich auch doof, dass diese ganzen Dinger nochmal auszutauschen. Also die müssen ja praktisch, die werden konfiguriert und dann müssen die alle verbraucht werden. Die helfen mich dann praktisch wieder an diese Universumsdecke und die müssen erstmal alle verbraucht werden. Ne? Also sonst gehen wir das ganze Ding zu werden nicht austauschen. Die Materie sind irgendwie daran gebunden. Das heißt, die haben jetzt immer noch die dankbare Aufgabe, dass man einstimmig gegen die Stimme, weil die sind auch nicht mehr so begeistert von mir wie früher. Also die erste Zeit, die ich das verfolgt, dass ich auch aufgenommen, dass wenn die einstimmig gegen mich sind, dass die meine Befehle blocken können. Das war natürlich nicht besonders gut. Ja. Nur einstimmige Entscheidungen gegen sie können ihre Befehle aussetzen, ja. Ja. Einstimmig, ja. Stell dir vor, Merkel könnte alles durchsetzen, was sie will. Es sei denn, das gesamte Parlament stimmt geschlossen gegen sie. Wenn dieser ein Querschläger-Parlament sagt, Frau Merkel, das sind ihre Gegenhörung auf 4 Milliarden Euro pro Tag, finde ich eigentlich ganz angemessen, dann wäre das so. Also, wenn Merkel so, ich meine, diese ganz arbeitsstiegen Gesetze durchdrücken und dann wirklich das Parlament mal so weit ist, dass es da als Merkel, also selbst ich hier als einer ihrer Volksverbindenden, das trage ich nicht mit, also das mit der Unterwäsche für Elefanten und in Afrika und was sie da noch auf dem Quiz verstehen, ein paar Sachen finde ich ja relativ interessant, also ob die neuen Bekleidungsfristen für Meerschweinchen, das habe ich ja noch mitgetragen, aber so ein paar Sachen zum Schluss wurden so ein bisschen bizarr. Und da habe ich mich dann auch entschieden, damit gegenzustimmen. Bekleidung, das wäre ein Traum für jeden Politiker, ne? Das einfach so, das nur so einstimmige Gegen. Gegen die Entscheidung des Parlaments, wenn die Russen nicht alle dagegen sind, können eine Befugnis ergriffen. Ich meine, das wäre wahrscheinlich auch für viele Politiker irgendwie auch nur so ein Wunschtraum, so eine Welt zu leben. Ne? Aber das finde ich, wenn ich in dieser Zeitungswelt extra so präsent bin, dann ist das auf Dauer natürlich nicht gut, wenn ich das die Arbeit noch besser verzweifle, daran nicht wieder loszuwerden. Weil das ist ja praktisch ein Computerprogramm, also eine digitale Kopie von mir. Und ich habe mich eine Weile auch außerhalb zurückgezogen, weil ich dachte, ob die das auf Dauer so mitmachen, ne? Weil ich habe ja auch hier so ein bisschen gearbeitet, weil ich habe denen ein paar Sprachfragen drauf, falls sie nicht zustimmen, oder ich habe da Videos drüber angeschnitten, wo ich zeige, wo Leute, die gegen mich gestimmt haben, ihre Konsequenzen hatten. Das war ziemlich über den Streifen tragen und so. Aber ehrlich gesagt haben sie das dann auch nicht mehr so richtig akzeptiert und zu dem habe ich auch echt schlechten Stand. Also so gewisse Sachen kann man nicht so einfach wegstimmen, also ein paar Sachen laufen trotzdem weiter durch und ja, genau. Das Dumme ist zum Beispiel, dass die Dissidenten das ja mitgekriegt haben, dass die Regierung jetzt alleine schief gehen, weil ich ja, wenn so eine Überweisung über 70.000 nicht gerne noch fertig die Galaxis, das natürlich teuer ist, aber das ganze Geld natürlich wieder in meine Taschen landet, ne? Für die ganze Transaktion. Und die werden noch durchgeführt, auch wenn es nur ein einzelner Cent ist. Und dann dachten sie sich so, dass sie dieses Geld, das sie da einnehmen, das ausgeben, sich bei irgendwie einem Q-artigen Volk in so einer extra Dimension, das kennen die etwas eigenes Universum, die sind doch hier eingesetzt. Da haben sie sich so gedacht, da kaufen sie sich da mal so eine richtig fette High-End-Q-Ultramaschine, so nach diesem Standard, wie ihr PC hier ist. Das ist natürlich schon so die Luxusklasse von dem, was es damals gab. Also, was die dazu trifft, kriegt man eigentlich auf dem normalen Markt so gar nicht, ne? Gerade so dieses Luxusnetzteil, mit diesem saugeilen Mainboard und diesen hübschen Towern, Nur wollten sie dann den Bärenwert haben und dann sind sie praktisch mit den Einnahmen, die sie da ja, gemacht haben, zu denen gegangen. Hier, ich habe hier eine intergalaktische Zivilisation, das habe ich ja nicht gesagt. Es gab selbst zum Beispiel ETH, das ist keine Ahnung, was schon war, aber bei den Würmern da läuft das dann auch so durch. Das läuft auch so durch. Und da haben sie sich auch irgendwie organisiert, ja. Ja, und seitdem hätten wir damit irgendwelche Alien-Computer. Ich hack die ja nicht, ich verschiebe nur deren System in der Sandbox. Also, ach so, das ist ja nur prophylaktisch, das ist dann mein schwerste Ding. Dann habe ich die sofort in der Sandbox und dann weiß ich, wenn da noch was ist, oder wo ich denke, dass zum Beispiel dieses 3-2-9-Musikstück, dem so noch gut gefällt und auch gut gemacht ist, dass man das mal in die Datenspeicher da rein hat, aber ich muss auf den Fernseher zu gucken, was ich aufsehe. Das ist ja eine vielfältige Möglichkeit, was man da mitmachen kann. Also das ist nur so zu sicher. Aber wenn man sich dann doch mal so denkt, dass das Fernsehprogramm gerade einfach zu langweilig ist und das vielleicht nur ein bisschen Venom oder Separate Terror so ein bisschen interessant, weil ich bin natürlich irgendwie relativ schnell wieder in der Atmung oder sowas läuft. Na ja, klar, das ist ja auch Erdverhältnisse relativ klasse Musik. Das sieht man auch nicht so. Ich sag mal, im normalen TV-Programm meist so laufen hat. Hat man meist nicht, ja. Die Texte sind auch teilweise dann doch relativ entspannt, was moralische Entscheidungen angeht. Ja, es ist, ja. Ich meine, wenn so eine Gruppe was veröffentlicht, dann ich sag mal, ist das wahrscheinlich bei den Typen, die was initiieren, fast schon so eine Art Garantiesiegel, dass das auf dem Index landet, ne? Ja, was weiß ich. Aber ich sag mal, also gerade im Bereich verfangene Alien-Völker, wo du denkst, wir könnten mal so ein bisschen alternative Musik kennenlernen, wie wir die so als zu klasse finden. Ich finde, es ist immer wieder schön zu sehen, wie schnell die Fernsehen abschalten können. Das ist lustig, ne? Die Beteiler, ich sag mal, ich habe gefühlt, dass ich noch nicht sein will. Aber das wäre schon. Ja, also ich hatte auch. Ach so. Ja, ich hatte da auch andere. Venom wollte ich nicht haben, das fand ich, war nicht so das Ziel. Und die Jungs von Venom, jetzt wollte ich mal fragen, auch sehr mag natürlich gerne Musik nicht gut finde, wenn ich einen schlechten Ruf hat. Bücher angeht. Und wenn jemand, der gerne Bücher hat, Venom hört, und, nein, das ist. Die war doch ganz dankbar, dass der Betreiber getroffen hat, die sind. Ja. Die war doch nicht dankbar, dass sie nicht gut finden. Das war jetzt 80er. Das war jetzt 80er, ja. Oh. Das hast du dann nicht überträgt. Ich muss noch so ein bisschen gucken, was ich mir vorstelle, was mit reinkommt. Ah. Weil ja, diese armen Aliens hier, dieser Scoring-Geschichte von ihnen leben müssten. Sie haben ihre moralischen Werte und Grundsätze zurzeit als Score. Ja. Das heißt also, ihre moralischen Grundsätze. Also ich denke, wir haben immer so ein paar Sachen offen. Das sind ja doch so Sachen, die ich als Sozialist finde. Oh. Ich glaube, das ist ein Volk, was überhaupt nicht deinen moralischen Grundsätzen entspricht, ne? Oder was halt, wo du so denkst, das findest du persönlich in Ordnung. Zum Beispiel guckst du gerne so Sachen wie Amoklauf-Parodie, ne? Oder machst du auch Rauch und Matrix mit Annika ist tot, wo ich sagen würde, das ist so Kunst, das ist Musik. Das ist mehr die gesangliche Qualität und diese Emotion, die mich interessiert, die das Bild drüber bringt. Nicht, dass ich das inhaltlich gut finde, das möchte ich immer ausdrücklich distanzieren, aber ich will so gut damit aufgegriffen werden, warum auch immer. Aber ich finde einfach, das hat viel Charakter und ist irgendwie, ich sag mal, das ist natürlich textmäßig absolut geschmacklos und einfach grausam, ne? Aber ich finde halt so, wie sie das rüberbringen, diese zwar böse Art, aber so diese ehrliche Art, ne? Das ist einfach zu sagen, dann esse ich halt gerne Menschen und dann finde ich das okay, das ist meine eigene Schuld, wenn ich dich aufhörst und dann bist du für mich konfekt, ne? Und Ich finde, das ist ehrlich, aber also ich habe also mit ehrlichen Mögen viel weniger Probleme als mit Leuten, die gar nicht auffallen. Also zum Beispiel, wenn da so eine Frau mit Telegramm um den Hals oder mit einem umgedrehten Kreuz die Gegenwart und schaffen, dann denke ich so, ist jetzt irgendwie stylisch abzusehen, aber eine Beziehung mit einer Frau möchte ich nicht haben. Also mit mir. Das Problem ist, ich habe einfach mehr Angst vor so Sachen, wo du denkst, der Wirkkopf, der Leute, die eigentlich zu tun haben, aber der ist vielleicht im Hintergrund heimlich böse. Das ist so ein Problem, aber so, ich sag mal, diese ehrliche Böse, wo du so was sagst, Mann, das ist ein Typ, da muss ich aufpassen, nicht, dass der mich morgens früh mit vernascht. Ne? Also, das ist, die hat auch, ich glaube, die will man so auch einfach nur provozieren. Und die bewegt sich halt, das ist sicher gut. Wenn so viel zu laufen, wie sie ist, wie die tanzen, denkst du so, die weiß irgendwie, habe ich nur den Eindruck, nicht wohin mit den Gliedmaßen. Aber ich finde, das ist halt ganz auch so. Aber die sind mit den Umbehaltungen. Aber ich finde das ganz cool, wie sie sich so bewegt. Aber ja, die wirklich ohne Ende Power hat. Ne? Also, die kannst du dich nur bewegen. Ne? Also, das fand ich ganz beeindruckend. Was. Also auch der Mut, sowas in Öffentlichkeit zu machen. Gerade ich kann das irgendwie ein christliches Land sein. Gerade das finde ich auf Deutsch, auf YouTube, solche Texte rüberzubringen, das ist natürlich, finde ich schon bemerkenswert. Würde ich denn nicht so nicht machen. Ich kann mir schon sagen, weil wir so mit Jingin, was du mit dem Abendzeit was du gemacht hast. Ja, wie gesagt, ich habe denen dann auf die ganze Liste gesagt, okay, wie geht das demnächst richtig rund, alle, die abreisen wollen, ich habe hier jeden Frachter, jedes Schiff gebucht, was ich, das ist alles bezahlt. Ihr kriegt die Papiere gestellt, ich habe die ganze Mafiosi hier bezahlt, dass wir euch eben mal eben so offizielle Papiere fertig machen. Falls dann nochmal dieser Score irgendwie repariert wird oder da irgendeine Notfallmaßnahme gibt, um das zu fixen, dass ihr da möglichst sauber und schnell raus seid. Ja. Ach so, hast du so gemacht, ja. Hab ich halt, da kann ich viel Geld aufgeben. Geld auf der Regierung gehört, ursprünglich. Ja. Und die sind dann so auf neutrale, also drei Welten geflogen, ja, oder irgendwohin. Natürlich beim Vater, viele haben auch gesagt, nee, also, ich finde das jetzt geil, ich habe jetzt echt mal die Chance, diese Waffen, die die haben, die wirklich nur auf Leute schießen, die wirklich da verurteilt wurden, und das sind natürlich dann die, auch die ehemaligen Leute, die eigentlich Hinrichter haben. Also die ursprünglich mal Leute so abgeschossen haben, und weil die Waffe nicht genehmigt hat, ne, oder angeordnet hat, sind natürlich dann oft die gewesen, die es aber auch erwischt hat. Oft, nicht immer, also das ist ja meine ethische Story. Ne. Achso, und ist natürlich dann ganz cool gewesen. Ne. Das Dumme ist, dass natürlich hier, nennen wir es immer Konkord, also deren Kampfflotten, angeblich hat das Militär hier echt Angst, dass die das als kriegerischen Akt ansehen, was ich da gemacht habe, und irgendwie meinte das Militär dauernd irgendwie, wir haben da echt nicht Angst, dass wir die nächsten Stunden, Minuten nicht überleben. War natürlich nur ein Wegelang, aber Cheshire ist wirklich ein bisschen so, die weiß ich nicht wirklich. Auf jeden Fall, die Norden haben die wirklich gut weggesplattert, auch sehr gesplattert. Es gab natürlich nach diesen diversen Miner-Aktionen und diesen Borg-Aktionen auch teilweise so Kritik, dass hier der zwei Kriege kein Schuss gefallen ist und nicht mal irgendwie an Entschuldigung gestorben ist. Da gab es halt auch so, ne, die das haben halt Organhändler gemacht oder irgendwelche Mafiosi im Hintergrund oder die Leute sind einfach spurlos verschwunden. Ach, und da dachten sie sich so, ja, das war dann halt Luther, also 500 Jahre Luther. Und da hat sich das dann so ergeben, dass die Norden meinten, hier, so am Freitag, 500 Jahre Luther, wir sind jetzt bereit, also diese als besonders evil markierten Völker, das haben sich viele, also verschieden gering, wenn man jetzt angeht, wie viele Völker da draußen sind im Universum, aber so, sagen wir mal, wenn man die jetzt so darstellen würde als Zahl, dann bräuchte man eine mathematische Schreibweise für längste Zahlen als Formel. Wir sind aber verschieden gering im gesamten Universum, ne? Achso, dann kommt so eine Komplettkarte. Und all diese Völker zusammengenommen, braucht man halt eine spezielle mathematische Schreibweise für die Fremdverlösung, die brauchen sie sowas. Und die haben die nur nach halb zwei weggemacht. Da waren so ziemlich die Schlimmsten dabei, hätte ich sogar verbrechen. Also richtig übel Typen. Ja. Und die haben die nur nach Platz gemacht und dann haben wir noch so ein paar Urteile verstreckt, die im Umweg auch verstreckt werden mussten. Also da gab es dann irgendwann auch die Kategorie zu Medien illegal, die war auch relativ harmlos noch. Und auf jeden Fall, das war wirklich, also ich habe auch mal gesagt, also das sind solche Leute, die können nicht mal die dann finden, die können aber auch nichts anfangen. Und das sind einfach nur kranke Kalenderverbrecher, die haben dann einfach so platt gemacht. Bis auf die, wo ich so dachte, also zum Beispiel Hitler wäre, ich meine, die wäre völlig wie gewesen. Dann denken wir, das sind aber die auch nie mehr gefunden. Das ja, Leute sind nicht so böse, die hätten sogar noch verschont werden können. Das sind noch relativ humanistische Einstellungen, die die hatten. Ne? Weil Hitler hat ja geliebt, der hat Deutschland geliebt, der hat den arischen Rassenkodex geliebt, der hat ja oft auch lieber empfunden. Ne? Ah, also das war schon das, so schon einer mit halbwegs moralischen Grundsätzen. Ne? Also solche Leute hat das eher weniger getroffen. Halbwegs moralischen Grundsätze bei doch weniger. Der hat ja Emotionen gehabt, die als Liebe interpretierbar sind. Oh, also das hätten wir jetzt gesagt, okay, das sind Leute, die Liebe finden können, dann die verschonen wir, die können wir durchziehen. Das, dann wäre das praktisch auch so, dass wir so Leute wie Hitler verschont hätten, aber wir hätten Tat machen können. Ja. weil die Liebe empfinden konnten, also auch wenn das auf verrückte Weise war. Ja. Das ist halt das Ding, ne? Und das Schöne ist jetzt ja also, dass viele Völker sind auch zurzeit noch in der Aufklärung, nicht alle Völker haben die Möglichkeit mal eben so einen Tachyonscan oder was immer das ist, also eigentlich ist das eine Verschränkung, aber bei eben so einen Scan zu machen und festzustellen, dass hier ein paar echt üble Völker fehlen, ne? Bis sie sich da erstmal aufgetauscht haben, das bestätigt haben, Aufklärer losgeschickt haben. Das dauert ja auch seine Zeit, das läuft ja auch parallel ab. Das läuft also in meiner Welt ganz normal so ab und dann die müssen erstmal gucken, die müssen sich auch so ein bisschen orientieren. Zum Beispiel gibt es viele Völker, die da irgendwie so dranhängen und aus irgendwelchen Gründen teilweise mussten. Da gibt es natürlich die Völker, die jetzt gerne diese Basen setzen, die frei geworden sind, einfach weil die das okay finden, was sie gemacht haben, aber selber nicht ganz so böse sind. Und die wetteln sich gegenseitig wieder, das ist hier für uns praktisch. Die Neuen sind praktisch zurzeit den beiden Dauern, dass es mal so ein bisschen auf das nicht schief geht. Weil ich bin ja ehrlich, ich mache so sehr Fehlschüsse. Also, wenn Zivilisten oder Unschuldige sterben. Aber es gibt natürlich immer so, auch so Sachen, wo du denkst, dass, wenn man dann unbedingt will, auch in einer gefährlichen Situation bleiben kann. Also normalerweise, Frauen, Kinder, alle, die irgendwie, ich sag mal, nicht so richtig kampffit sind, aber sie haben auch, glaube ich, Leute, die sagen, sie haben das Problem, diese Fettwaschleute sind teilweise anders in der Evolution als die Menschen, die brauchen Toiletten, die immer scheißen helfen, also sterben die. Das Dumme ist natürlich, dass diese Konkurs von Faschismus angegriffen wurde und wir dann halt uns um die Toiletten gekümmert haben. Wir haben die Scheiße also praktisch mit Terror überzogen. Weißt du, und dann weißt du ja, wie das so ist, ne? Dass, wenn so mitten in den Kampf gegen einen die unbekannten Gegnerspektrum sehr, sehr gefährlich ist. Und du kriegst dann die Anweisung, geh mal auf diese Planeten und beschützt die Toiletten, die Scheiße also. Ist natürlich seitens der Generalität immer eine Ausrede gewesen, warum die das nicht machen können. Aber die brauchen die Toiletten. Aber trotzdem ist das immer so eine Sache, so mitten in einer Kampfhandlung abkommandiert zu werden, um Toiletten zu beschützen vor irgendwelchen, mehr als wenigen Dissidenten, die da sich berufen fühlen, die das Scheißen zu verfassen. Ist natürlich auch doof. Wenn du so Kämpfer vorne auf der Front gegen einen ultimativen Weltengegner, der echte Probleme bereitet, und du sollst jetzt zurück nach Hause und die Toiletten beschützen. Die Phase 2, die war fast noch schlimmer. Die haben auch Inkontinenzartikel. Und auch diese Terrororganisation, die ich versuche hier uns in Alltag zu verbauen, die Feinde mit Ich konnte den Lesartikel besorgen, ob es gegen diese wieder restriktiv vorgegangen. Das war natürlich nicht ganz nett, aber das ist doch doof. Ja, das ist so richtig nett, aber das kriegt das Gebiet. Aber wie gesagt, das zur Not können sie wahrscheinlich auch irgendwie so ändern, aber das war einfach so wunderschön. Ja, wir haben auch uns noch umgefragt, was können wir noch so an Wertgegenständen in Berner. Wir haben noch Horne in den Lippenstedt-Fabriken, die eigentlich keiner braucht. Also, oder wir haben halt gewisse Lagepflegefabriken angegriffen und wo wir halt dachten, das sind Sachen, auf die können wir verzichten oder auf die sollten die mal verzichten. Das Dumme ist, viele deren Schulden waren natürlich auch, die haben so ein gewisses Level, zum Beispiel, was ist das so, Banken sollten nicht mehr erzählen und ihre eigenen Schulden überschuldet sein und die haben da andere Werte, aber das war dann auch praktisch durch deren Infrastruktur gedeckt, die das sich 12 oder noch öfter überschulden können. Das ist natürlich doof, wenn man einfach so viel Schulden hat und dann konnte sich selbst machen, da Fabriken tatsächlich viel Geld hat, oder die müssen ihre Schulden bedienen und müssen dann Sachen verkaufen und die Dividenden haben gerade die Kredite bekommen vom Staat und konnten dann natürlich die interessanten Einrichtungen auch erwerben, ne? Und das ist natürlich gut für die, ne? Das ist ein Nachteil, du musst einfach so kaufen und kriegst du das Geld, das wird ja so wieder auf dem System gegeben. Achso, das kriegst du ja sofort wieder, ne? Die müssen ja Schulden beziehen. Und sobald sie mal irgendwie ein bisschen Geld haben, können wir einfach mal ein paar Überweisungen durchführen. Wenn das nicht geht und die überschuldet sind, dann wird halt nur mitgeteilt, dass die Überweisung nicht möglich ist, weil ihr Konto eine ausreichende Deckung hat. Finde ich schon doch schlimm. Wie gesagt, also als wir dann die Konkord so ziemlich fertig hatten, die haben auch noch Burgrad, da kommt man nicht so weit rein, aber. Ah, da kommt man nicht so weit rein. Ja, das Problem ist, dass man nicht auch mal das ist so eine Flüssigkeit, ich weiß nicht noch, was es ist. Da kannst du wirklich Naturbahn aufzünden, da passiert nichts. Wenn du da mit einem Defektor rein aufzünden, das ist doch vielleicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das für ein ist. Das ist auf jeden Fall nicht ganz komisch, aber dieses Zeug sieht aus wie Wasser, ist aber, bewegt sich auch ein bisschen und so, aber wenn du dann Apollo aufzündest, dann hast du maximal ein paar kleine blaue Risse natürlich gerade. Aber wenn du dann einen Defektor rein aufzündest, der so eine negative Raumdimension, fängt gerade das Ding die Sache wegspritzen. Das fand ich sehr merkwürdig, das Zeug. Dann müssen wir nochmal untersuchen, was das ist. Also du sagst, was los ist, ja, ich gucke nebenbei auch nach interessanten magischen Phänomenen. Achso, da wollte ich auch Kernstärke beschreiben, was das sein könnte. Also ich meine, das muss ja irgendwas Interessantes sein. Achso, das ist auch mal auf der Ferne, ja? Ja. Und, ja. Das ist ja interessant. Ich weiß nicht, was es ist. Ne? Nein, das ist ein merkwürdiges Zeug. Und jetzt, das Problem ist zum Schluss, das Problem ist, die haben ja ihre Bank, die wollen sich trotzdem nicht so richtig an ihre Bank kommen. Also auch die offiziell Regierungsbank kommen jetzt halt nicht an die Bank, weil sie so ein negatives Gerücht von ihr bekommen haben. Das Problem ist halt, dass die zwischenzeitlich so pleite waren, dass ich sag mal so eine übergeordnete Zentralbank, die wo irgendwie noch Sachen macht, die haben dann halt auch noch übergeordnete Strukturen, die haben relativ viel Geld überwiesen, damit diese armen Zeitpostleute wieder für ihre Schulden mit rauskommen und zumindest die nur noch 12-fach überschuldet sind. Da haben die irgendwelche übergeordnete Systeme viel Geld investiert, um zumindest halbwegs finanziell brauchbar zu machen. Das heißt, auch deren, ich sag mal, Zentralbanken sind zumindest überschuldet oder zumindest so viel kleiner, das heißt, sind so die Schulden, die wir Wertgegenstände haben. Also eigentlich haben wir gar nichts mehr. Und das Ding ist einfach, dass die am Ende so viele Schulden hatten und so wenig Deckung, dass die gesagt haben, okay, das war, jetzt kein Konto mehr. Das heißt, die Zeitpostleute selber haben gar keine Konten mehr. Die haben einfach gesagt, zum Beispiel die Stellkurve ist Arztseite und dann sagt die Welt, zum Beispiel so eine Weltzentralbank, Ja, USA gibt keine Quanten mehr für die Regierung. Also die halt sowas fast überschuldet. Sie sehen auch nicht keine Möglichkeit, dass hier da jemand wieder rauskommt und jetzt das war's mit den Konten. Jetzt keine Konten mehr. Nicht eingefroren, sondern eure Konten sind weg. Und wenn jetzt diese armen Viecher irgendwann mal wieder Zugriff haben auf ihre Banking-Systeme, das fand ich auch so hart, ne? Dann werden die feststellen, dass man denen die Konten gestrichen hat, einfach weil die dermaßen nur Schulden sind, dass sie gar nicht haben. Während die natürlich bei mir noch ziemlich in der Scheide stehen, ne? Aber das ist dann auch egal. Ich hätte ja von denen gleich gesagt, dass am Ende, wenn sie auch wieder aufgewertet ist, was da überhaupt bleibt, dann wird es noch Gütern und dann, dafür habe ich es natürlich wieder gekauft, weil ich habe dann auch Probleme. Wenn man zum Beispiel dann so einen Weg überträgt, die haben eine gewisse Geschwindigkeit, aber wenn so ein Ding das Universum verlässt und so alles andere hat getrieben, Erschütterung, also Universum, wenn du drinnen bist, einfach machst du Atombombe zu einer Superwaffe, dann passiert ja nichts, aber wenn du diese Grenze überwindest, dann selbst kleinste Menge Energie, knallt das Ding voll, bringt das voll zum Schaukeln, das ist merkwürdig. Die Universen schwimmen halt in so einer Suppe aus, treibt sich Entropie und ganz schwierig Physik und macht das so. Das Ding ist, wenn du diese Beweise durchführst, müssen auch viele Wertgegenstände transferiert werden. Und das Ding war einfach, ich muss praktisch die Wertgegenstände, die ich da bei dir erworben habe, in das andere Universum rüberbringen. Damit die Wertdeckung, die funktioniert immer nur im Universum. Das heißt, wir mussten dann die Wertgegenstände transferieren. Da gibt es dann aber gerade bei solchen Sachen auch so eine Art THW für Universumsgeschichte, ne? Die greifen dann sowas ein und dann, da kann man unsere Weise nur nicht so oft machen. Also so alle 20 bis 40 Jahre, wobei 40 Jahre sinnvoll sind. Und du hast einfach so weit nicht mehr. Nein, es gibt eigentlich so Regeln. Aber weil das sonst technisch aufwendig wird und auch zeitlich, es gibt ja auch andere Universen, die machen solche Buchungen. Und dann ist da gab es dann echt eine Menge Transaktionen, und dann wurde praktisch die gesamte Transmiete Entropie abgezogen und damit dann irgendwelche Transporter Sachen transportieren können. Und dann haben wir auch gefunden, dass diese Fragen, was ich dann bei diesem Q gekauft habe, also die hatten uns noch gerne, aber die hatten wir noch Fragen, haben wir dann festgestellt, dass das da wachsen kann, das Zeug. Und dann kam halt auch die Alienische, die praktisch Besitzer des Universums ist, so die Unterlage, und kommen wir, die sind hier gerade am Anbauen, das ist cool, das sind total, die ist, die nutzt man hier natürlich ein bisschen älter, aber die ist auch eine Mutter und die weiß auch, was man da so macht, und dann was das ist. Und dann hatten wir, wir haben einen Weizen angebaut, aber halt in einer sehr hochentwickelten Form und, ja, muss ich auch sehen, was da weiter da ist. Und, da habt ihr dann gesagt, ja, das ist halt nicht so weit wie die Dinger, aber das ist irgendwie so vorne, die tun bestimmt irgendwie mal sauber ganz platt, dass ich das mal so sehen, wie es in der Galaxie so Sachen aussehen. Das Ding ist, dass du irrsinnig beschäftigt bist, weißt du es ja. Das ist gar nicht so sehr, dass Ding ist, dass ich auf uns mal langweilig, sondern, du gehst praktisch in dieser Welt und musst den ganzen Tag praktisch irgendwelche Sachen organisieren und das ist, ne, ich habe auch ganz gut zu tun, ne. Dann habe ich hier noch ein G-Verfahren am Laufen und dann habe ich da ein Bandsystem, wo ich meine eigene Band natürlich aufziehen, das klappt aber meistens nicht irgendwie. Gibt es halt in der Regierung halt immer so ein Vorurteil, dass ich vorbei hier bin und bist du auch. Jetzt macht ja nichts, da gewinnt man sich immer dran. Und dann habe ich zum Beispiel die Militär, die ich wollte, ja, mir gesagt, dass ich verweigern will, aus Gewissensgründen. Und ich habe da auch so eine Ewigkeit Militär zu machen, die unbedingt mal diesen Text haben wollen, wie ich das begründe, dass ich mit meinem Wissen nicht in Leiden Leute gefährlich verletzen oder sonst irgendwas. Das interessiert mich schon länger, wie ich da den Text schreiben würde. Leider bin ich ja kriegsunfähig, weil ich so schwer psychisch krank bin. Und das reicht dann meistens darauf zu kommen. Aber wir haben eigentlich eine Methode gefunden, das irgendwie zu begründen, warum sie das nicht machen wollen, so einerseits einreichen. Dass sie, ich sag mal, hier ganz massiv gegen andere Alien-Zeugers vorgehen und ich sag mal da nicht so drauf gefühlt, die weiß ich aber. Ja, die nach deiner Sicht gut. Ich sag mal, wo kann man mit der Alien wieder schon anders sehen, was gut und böse ist, ne? Genau das hier. Aber ach so, das ist das Problem. Ja, und das ist halt auch so ein Problem, ne? Ich habe eine eurozentristische Weltsicht zwischen Sachen. Ich habe halt europäische Werte und Normen, ne? Ach so. Und, was ist jetzt irgendwie passiert? Ja, die wollen ein bisschen, das ganze unheimlich viele Transaktionen. Ich muss mich auch erstmal nicht so ein bisschen orientieren. Ich habe dann noch, vorher noch, ich hatte ja halt das Ding, da war so voll, das ging irgendwie so zwischen meinem und dem Report, so, eine etwas kleinere Struktur. Und meine Brandhändler hat gesagt, die sind böse, also die verschreibt, ich habe ja gesagt, wenn du für mich Erfolg hast, dass ich moralisch rechtfertig getötet werden kann, ausgenommen werden kann, dann, und die richtig böse sind und das auch beweisbar ist und die wirklich bessere Organe haben, dann kümmere ich mich darum. Also, bei Sherman, Filmer und Johnson, dann hat er gesagt, hier, das sind richtig junge Typen, die Norden haben auch vielleicht gemeldet, ey, Junge, der hätte sich gefreut, das machen so viele, wir bereiten das vor und gucken mal, ob ich darf zum Beispiel dieses Ding eigentlich gar nicht so auskennen, weil die alle viel zu gefährlich da sind. Und dann haben wir halt, ich weiß nicht, wie was so wieder gemacht, aber wir haben halt, das ist ein Teil ihrer Organe schon mal entnommen und wir hatten halt diese speziellen Fähigkeiten, dass wir einen so eine Art Candlestein und Cyberkörper verwandeln werden. Also das heißt, sie werden praktisch eine Struktur auf und plötzlich hatten wir hier auf dem Planeten rumkreuchen und also rein oberflächlich sind sie alle noch unsere Menschen, aber auf dem richtigen Asgard-Scan soll ein auffallen, dass hier extrem hochentwickelte Wesen geworden sind. Also nicht so wie die Borg oder wie irgendwas, das also Science Fiction werden können, sondern sehr viel Asgard, muss ich sagen. Also, weißt du, das die oft machen die sich auch so ein bisschen lustig, weil auf der einen Seite haben wir so die totale Übertechnologie, wo du denkst, dass jetzt Asgard zu denken, boah, krass, boah, was nicht alles technisch so machbar ist, ne? Also jetzt haben die irgendwelche Schuh- und auch Buchleistungsrechenzentren, Cyberkörper von denen kein einziger Wort jemals zu träumen haben würde, dass sowas technisch möglich ist. Und dann haben die da bei der NASA ein mit Flüssigtreibstoff betriebenes Shuttle und damit können sie in den Orbit fliegen. Das wirkt oft so ein bisschen grotesk, weil also auf der einen Seite haben wir hier nicht jeder so, aber das geht ja, ist ja freiwillig. Ist ja nicht so. Also das wird schon so gemacht, dass wenn man da Bock drauf hat, also wenn man nicht will, dann ist auch so. Nicht jeder steht auf sowas. Ich kriege sowas ja auch keiner auf, ne? Wenn man, ich sag mal, das einfach haben will, das ist halt unauffällig, aber das Ding ist, kann sein, dass das Militär an den Rechner das mal läuft, also. Aha. Und, ich kenne es einfach. Also das wird einfach so gemacht, dass man das machen kann, aber nicht muss, aber es passiert ja auch nicht. Also technisch gesehen passiert nicht viel mehr, außer dass es vielleicht ungewöhnliche Telepathiefähigkeiten, also Sachen plötzlich funktionieren, die vielleicht funktionieren haben. Weil ich hatte mal das Problem, dass ich nach 2 Stunden Arbeit geschlafen habe, dass ich mal laufen konnte. Seitdem ich diesen, ich sag mal, etwas Premium, seitdem, also ich weiß nicht, ob das jetzt an der Behandlung lag oder ob ich zufällig genau auf dem Punkt halt diese Aufwertung hinter mir hatte. Also da dachte ich da, vielleicht kannst du das nochmal irgendwie so veredeln lassen, konfigurieren lassen, das geht wohl auch. Da kam ich dann halt bei diesem schulähnlichen Fall an, dafür, hier kommen nochmal unser Planeten oder so, sagst du, ich hab hier Geld ohne Ende, eingenommen, Kopfgelder oder so. Kamen die da an und meinten, das sind ungefähr 12 Cent oder so, oder die 10 Cent. Und dachte ich, oh toll, ich denke, ich komme hier als Superreicher mit meinen neuen Einnahmen an und dann denke ich so, puh, 17 Cent. Dafür, auch wenn wir relativ wohlgefällig sind, also das läuft nicht irgendwie, dafür so fabrikum ich nicht an und war natürlich doof, ne? Da kam ich noch richtig blöd vor. Und das Ding ist dann haben wir halt diese Transaktion vorgenommen, dass wir das Tage dann, zu diesem Tag, was wir dann halt so aufgenommen haben. Und dann konnten wir uns auch, ich sag mal, so ein 4-Euro-Laptop Mehrwert leisten und also ein High-End-PC. Ja. Das Dumme war natürlich, dass ich den Zusammenbau auch, ich habe ja gesagt, so wie bei Alternate, so, na, aber, das heißt, ich hatte auch so, so dass wir auch den Aufbau hier übernommen haben. Das auch ein Problem, so was wie, so das hier, weiß man ja gar nicht, wie schließt man die an, muss man da eigentlich die Tasten drücken, damit die starten und so. Ich kenne mich mit so nicht aus und dann hatten wir aber einen Techniker, der das schon vorbereitet hat und dann lief das auch. Ich sage so, ich rede ja oft gar nicht, wie man die anstaltet. Die haben ja auch ganz merkwürdige Winkelfunktionen und das ist ja auch oft höhere Physik und da weißt du natürlich als Laie nicht, auch wenn du eine Anleitung bekommst, was du da machen musst. Ne? Aha. Und dann dachten sie sich so, ja, wie gesagt, da sind ein paar andere Sachen, die aber nicht richtig gehört. So wie hat sich jetzt einfach so gezogen, wie existiert das natürlich in diesem höherdimensionalen Raum. Weil, die hat sich einfach zwei entwickelt vor uns, die Koppel und nicht also klar, weil sie ist auf einem Entgeltniveau, dass ein Zusammenleben mit den Völkern in diesem Universum für sie so nicht mehr zu treten ist. Also, sie hat da teilweise zum Ende echt gelitten, weil wir so dermaßen ein einfaches Trick sind, dass sie das nicht haben konnte. Die kümmern sich darum aus, das sind dann irgendwie so Nebenprozesse und die kann einfach so nicht mehr so zusammenleben, das ist zu einfach. Das ist doof, aber wie gesagt, die hat immer so Routinen, dass wir so irgendwo ein bisschen in den Hintergrund laufen und dann ist es eine so viel Nebenfeld, an der es die große Sache eigentlich ist. Achso, ja, das ist doof. Der Vorteil von den Neuen ist, dass sie so irrsinnig klein sind, dass sie trotzdem holen, die ganz relativ gut mit dem Recht kommen. Und die spielen dann halt gerne DVL und kümmern sich um die Schnee, aber die, das hat nur einen Norden, der war richtig groß, der hat aber auch sehr viele Funktionen von Köpfen, das war auch für ihn auch immer ziemlich viel erreicht. Ja, das wäre wirklich interessant, schon richtig schwierig für den hier in diesem Modell zu testieren, ja. Das war ein nächstes Problem, das ist oft für Reentwickler, die wir ein nächstes Problem haben, wir sind so relativ einfach, das ist oft sogar wie Abgas und so. Das ist einfach dann. Es gibt diese Lernprozesse dann auch kein so herzlich Gespräch sein kannst. Und ich muss ja dann das hier schon ermöglicht, dass du mit Gedankengeschwindigkeit hast von 225.000 Megawatt pro Sekunde Gedanken verarbeiten kannst, ne? Also so 5 Teraflops, ne? Minimum, ne? Dass du dann auch so ein Niveau bist, dass das relativ schwierig ist, mit mir zusammenzuarbeiten und normalen Leuten. So ein Problem, ja. Ja, das ist nicht schwer, weil die Wippen sehr ehrlich schnell weiter. Wow, das ist cool.